Ja, moin zusammen. Ja, sag mal, was ist denn da schon wieder los? Also, ich hab hier so ganz aus Zufall, hab ich mal da in die neue Folge von den Landfunkern reingehört, ne? Also, moin, liebe Landfunker, das ist ja für euch hier, ne? Das ganze Dingern. Ja, und da haben die gesagt, sie wollen jetzt ihren Podcast, wollen die irgendwie auf Kassette aufnehmen. Ja, das ist ja super. Muss ich sagen, das gefällt mir ja ganz, ganz gut, ne? Weil ich kann ja immer nur mal so zwischendurch, immer nur mal so ein Stückchen hören, wenn ich zufällig mal beim Chef am Rechner irgendwas zu tun hab, ne? Der sagt dann hier, Karl, mach mal da irgendwie Backup oder Backup, ihr wisst schon, gell? Da, wo man alles nochmal wegsichert, da, was anscheinend wichtig ist. Ja, und dann ab und zu hat er dann seinen Player noch offen und dann höre ich mal rein. Und das war jetzt gestern auch wieder so und ich höre rein und dann sagen die, ja, wer jetzt irgendwie einen Kommentar schreibt, der kriegt eine so eine richtig schön alte Musikkassette, wo dann der ganze Podcast drauf ist. Ey, das wäre ja super, weil ich habe ja so moderne Technik, habe ich ja nicht. Ich habe hier vom Chef, habe ich hier den alten Fischerpreis Kassettenrekorder von den Kindern gekriegt, ne? Immer ist ja das Nette, ist sogar so ein kleines Mikrofönchen dran. Da kannst du dann selber was aufnehmen auf Kassette. Aber das klingt natürlich jetzt nicht so doll, wie die Landfunker jetzt zum Beispiel klingen oder so, ne? Das ist ja dann mehr so Kinderaufnahme, ja. Und dann habe ich gehört, man soll immer sagen, die Landfunker sind großartig, oder ist das richtig so? Und das soll man fünfmal sagen. Oh, habe ich das? Ich weiß jetzt nicht genau, ob ich das richtig verstanden habe. Aber sage ich jetzt hier. Ich sage hiermit, fünfmal die Landfunker sind großartig und ich hoffe, dass ich so eine Kassette kriege. Dann kann ich den Podcast zu Ende hören auf meinem kleinen Fischerpreisrekorder. Ja, also in dem Sinne, liebe Grüße aus dem Versuchslabor hier, euer Karl, ne? Ihr wisst schon hier da, der Praktikant. Ja, macht es gut, Jungs, ne? Haut rein, macht Spaß.